der Hauptstadt Reykjavik hat sich auf den ersten Blick nicht viel verändert. Für Touristen ist von Depressionen kaum etwas zu spüren. Die Kaffeebars und Clubs sind voll, die Straßen auch und die meisten Isländer freundliche Menschen. Der Urlauber Steve aus New York ist vor allem vom Nachtleben begeistert. The nightlife is really fun. I think that's one of the most amazing things about Reykjavik. It can be very friendly here. Das Nachtleben ist wirklich witzig. Es ist freundlich hier und sicher und nachts gehen die Leute richtig ab. Tanzen und trinken. Ich habe selten so gute Partys gefeiert. Party like I haven't seen people party before. Noch nie waren im Februar so viele Touristen in Island wie in diesem Jahr, berichtet das Tourismusamt. Deren Devisen kann das Land auch gut gebrauchen, denn fast alle anderen Branchen liegen am Boden. Es gibt viele Baustellen in und um Reykjavik, auf denen herrscht Stillstand. Den meisten Bauarbeitern wurde gekündigt, erzählt Jörn aus Berlin, der in Island als Architekt arbeitet und ebenfalls mit dem Schlimmsten rechnet. Das ging ruckzuck, dass die Baubranche da betroffen war. 90% der Architekten sind schon jetzt arbeitslos oder zumindest Kurzarbeit. Und ich meine, die meisten, die werden ja dann danach auch einfach arbeitslos werden. Und da gibt es halt schon Bemühungen jetzt von der Architektenkammer und vom Staat, die Leute, so die Büros zumindest am Leben zu erhalten durch Gelder. Aber es ist natürlich alles ziemlich fraglich, wo das alles herkommen soll. Und ja. Bis vor einem halben Jahr waren Arbeiter und Spezialisten aus dem Ausland auf Baustellen noch sehr gefragt. Der Ort Vatnsendi, 20 Kilometer vor Reykjavik, hat sich in den letzten Jahren von einem Dorf in eine Geisterstadt verwandelt. Seelenlose Betonklötze, pseudomoderne Mehrfamilienhäuser binnen weniger Jahre in die Landschaft gestellt und jetzt unbewohnt, unfertig, unvermietbar. Die Isländerin Sigrun wohnt in Vatnsendi, in einem normalen Einfamilienhaus allerdings, und kann nicht fassen, wie viel Geld hier verbrannt wurde. Building 800 apartments? There is no work for these people. Where's the sense? 800 Wohnungen, für wen? Hier ist gar nicht genug Arbeit für so viele. Wo ist der Sinn? Niemand hat an die Konsequenzen gedacht. Es wurde einfach immer weiter gebaut. Dabei war doch klar, dass es so viel Wohnbedarf in Vatnsendi niemals geben wird. Doch Skeptiker seien damals belächelt worden, sagt sie. If I would say something, people would say, oh, come on, you are so boring. Von der neuen Regierung hält sie genauso wenig wie von der alten. Zum Glück hätte sie keine große Macht, sagt sie. Luckily, this is a very powerless government. Thank God. Islands Regierungen hätten immer versucht, das Land zu isolieren, meint Sigrun. Aber Islands Wirtschaft und Währung seien zu klein, um auf dem Weltmarkt mithalten zu können. Sigrun ist für einen EU-Beitritt, könnte sich aber auch vorstellen, und das sagt sie nur halb im Scherz, die Souveränität gleich ganz aufzugeben. We could just be under the Norwegian king. I mean, that's okay. We've been there. Wir könnten uns auch wieder Norwegen unterwerfen. Island gehörte einst zu Norwegen, wir würden einfach nach Hause kommen. Wir gehörten auch mal zum dänischen Königreich. Wir sind so klein, wir sind doch nicht mal eine Großstadt, wir sind 300.000 Leute. Was glauben wir, wer wir sind? 300.000 people. I mean, what do we think we are? Ein Bündnis mit Norwegen statt eines EU-Beitritts. Genau das hatte Ende Januar Islands neuer Finanzminister Sigfusson von den Linksgrünen vorgeschlagen. Er will als Währung die norwegische Krone einführen und die Fischereirechte im Nordatlantik mit den Norwegern teilen. Die Linksgrünen sind gegen einen EU-Beitritt. Und auch in der Bevölkerung hat die EU-Begeisterung, die im Herbst bei 70% lag, wieder nachgelassen. Der 63-jährige Volkssänger Hörður Torfa, der an der Spitze der Protestbewegung stand, sagt, es sei doch verdächtig, dass die EU Island so umwerbe. That makes everything very suspicious, really, if they want us to join. Why? Warum wollen Sie, dass wir beitreten? Was haben Sie davon? Was steckt dahinter? Wollen Sie unsere Ressourcen, die unzerstörte Natur, das viele Wasser, die Energie, den Fisch? Wollen Sie uns übernehmen? Very fresh water, energy and the fish. If somebody wanted to take this over or what? Kristján Jónasson hat bis vor einer Woche vor dem Büro von David Oddsson, dem Chef der Zentralbank, protestiert. Oddssons Job hat jetzt ein Norweger. In Norwegen regiert seit 2005 ein Bündnis aus Sozialdemokraten, Grünen und Sozialisten. Eine solche Regierung wünscht sich Kristján Jónasson für Island auch. Well, the current one, left government. Die jetzige linke Regierung ist okay, aber ich wünsche mir auch neue Bewegungen und unabhängige Kandidaten, die die Demokratie verbessern und die Arbeitsweise des Parlaments verändern können. Ich wünsche mir mehr Verantwortung und Rechenschaft. More accountability.